was immer man auch über Stalin sagen kann. Auf eines war er 1941 nicht gefasst. Auf einen deutschen Überfall zu diesem Zeitpunkt und in diesem Umfang. Die Rote Armee war damals keinesfalls für ein bevorstehendes Eingreifen gerüstet. Weder materiell noch psychologisch. Das kann Ihnen jeder Kompaniechef bestätigen, der mit den deutschen Truppen im Juni 1941 in Russland einmarschiert ist.